Ja, hallihallo. Ja, Heinz Reich von FM4 Album Deluxe hier. Und dort ist Alex. Ja, so ist es. Hallihallo. Servus Alex. Du hast gemeinsam mit Florian Scheibein ein Label namens Leap Records, richtig? So ist es. Genau so ist es, ja. Du hast mir einen Mix geschickt und scheinbar besteht euer Label ja nur aus Vinyl-Releases. Ist es richtig? Naja, also ich würde mal sagen, zum Großteil. Wir releasen auch auf unserem kleinen Sublabel First Music digital auch und bringen auch ab und wann mal eine CD raus, aber ich würde mal sagen, wir sind schon fokussiert auf limitierte kleine Vinyl-Serien, so ist es. Woher kommt diese jetzt doch ein bisschen retro anmutende Liebe zu Vinyl im Jahr 2020? Das Label existiert ja seit 2010 und der Flo und ich haben schon in den 90ern uns mit Platten in der Hip-Hop-Zeit beschäftigt, wo man noch viel Vinyls als Hip-Hop-DJs gespinnt haben sozusagen. Also die Liebe zum Vinyl war immer da und es war auch mal ein Traum von uns. Da waren auch schon ein paar Tracks und Connections auf der Seite, wo wir gesagt haben, es wird Zeit mal zu releasen und was gibt es für einen schönen Vinyl in Sachen Musik. Du hast gesagt früher Hip-Hop und jetzt, was ist jetzt so dein Lieblingssound? Wir bewegen uns jetzt schon hauptsächlich in der elektronischen Musik. Die Liebe zum Hip-Hop, zum qualitativen Hip-Hop ist nach wie vor da. Aber wir bewegen uns schon zwischen Techno, House Music, vielleicht auch Minimal und Dub Techno. Ja, ja. Dann hören wir uns jetzt deinen Mix an, den du wann gemacht hast? Der ist, glaube ich, recht frisch. Den habe ich vor circa 3-4 Wochen mal in diesen schrägen Covid-Zeiten zu Hause mal wieder aufgenommen. Und ja, so schaut es aus. Wie ist denn zu Hause dein Setup, wenn du auflegst? Bist du da ganz allein in einem Kammerl oder im Wohnzimmer? Rennen da Kinder durchs Zimmer oder deine Freundin? Wie schaut das aus, wenn du auflegst? Mein lieber Hund, der mittlerweile 16,5 Jahre alt ist, die Chibi, die läuft da ab, die tappt da im Hintergrund ab und zu rum, vielleicht hört man es auch. Sonst stehen da zwei Technikplattenspieler. Ich habe mittlerweile auch ein paar MP3s oder unreleased Tracks, die natürlich auch so mal gern spiele und ein Flascherl Wein muss auch dazu sein. Ja, perfekt. Dann können wir uns das jetzt wirklich bildlich vorstellen. Alex von Leap Records in the Mix. Danke. Schönen Abend und enjoy the music. My weapon of choice, the turntables. FM4. Laboon Deluxe. Here is Alex from Leap Records and you are listening to FM4 Laboon Deluxe. We'll be right back. yourself that it was only a dream. We'll be right back. faggots. Wait a minute. Yeah. Yeah. Charlie's arms can hold out. Because it came up one night when I caught myself going to a dance. Going to a dance that was being held on 34th Street and 8th Avenue. I'm sure you all aware. What famous dance house that they have there. And I was standing outside, you know, being cool, trying to find out who was going to go in, you know, that I figured I'd be able to talk to. And they were holding a faggot ball in the next half of the building.